Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 21. April 1788. Der Brief, den ich gestern von dir erhalten habe, hat mich sehr beruhigt. Mir war immer bange, dich durch meine Altklugheit in Verlegenheit gesetzt zu haben, besonders nach dem Proskripte deines vorletzten Briefes. Glücklicherweise ist alles gut gegangen. Deine Pläne für die Zukunft scheinen mir nicht übertrieben. Sie stimmen vielmehr mit meinen Wünschen mehr überein, als wenn du dich ganz auf historische Arbeiten konzentrieren wolltest. Ich verstehe dich ganz in dem, was du über unser Verhältnis schreibst. Auch ich halte es für Entweihung, wenn unter uns von dergleichen prosaischem Zeuge die Rede ist, und ich freue mich auf die Zeit, wo dies ganz aufhören wird. Doch für jetzt, zu deiner Beruhigung, ich bin nicht in Verlegenheit. Diese Messe geht alles sehr gut, und bis Michaeli bin ich mit allem versehen. Göschen hat hübsch bezahlt, schicke die Bibliothekbücher nur zu der angegebenen Zeit. Länger möchte ich doch nicht, dass du sie behieltest. Das Buch, was du von mir gehabt hast, ist wahrscheinlich Hederichs Anleitung zu den historischen Wissenschaften, von Schmidt neu herausgegeben. Von Gatterer hat man eine Chronologie, eine Geographie und verschiedene Handbücher der Universalhistorie, wovon aber keins besonders brauchbar für dich sein wird. Lebe wohl, Minna ist wohl, auch das Kind, alles grüßt, K.